Halleluja, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart hier in diesem Raum, Jesus. Wir danken dir, dass du gekommen bist, Herr, vor 2000 Jahren, um uns zu erlösen. Herr, wir danken dir, dass wir das feiern dürfen, Herr. Wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, Herr. Wir danken dir, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst, Herr. Halleluja. Und du hast gesagt, und dein Wort hat gesagt, in Johannes 1, Vers 12, und das Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, Herr. Und wir sind hier heute Nachmittag, Herr, um deine Herrlichkeit anzuschauen, Jesus. Um dich zu betrachten in deiner Herrlichkeit, Herr. Du bist gekommen in Niedrigkeit, Herr, aber du bist auferstanden in Kraft und du sitzt zur Rechten Gottes als der verherrlichte Christus, Herr. Und heute schauen wir deine Herrlichkeit an, Herr, von dem tiefsten Punkt, Herr, deiner Selbsterniedrigung, Herr, in der Krippe, am Kreuz, bis hin zu deiner Verherrlichung, Herr, zum höchsten Punkt, Herr, an den dich der Vater genommen hat, Herr. Oh, wir ehren dich, Herr. Halleluja. Lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Oh, lasset uns. Der König. Und du bist hier durch deinen Geist heute Abend. Und du sprichst heute zu den Menschen, genauso wie du vor 2000 Jahren gesprochen hast. Und ich danke dir, Herr, dass du zu jedem Einzelnen heute Nachmittag sprichst, der hier ist. Zu jedem, der über Livestream zuschaut. Herr, danke, Herr, dass du zu denen sprichst, die in speziellen Nöten sind, Herr. Danke, dass du zu denen sprichst, die einfach gekommen sind, Herr, weil sie frische Offenbarung von dir wollen, Herr, weil sie deine Liebe spüren wollen, Herr, weil sie deine Nähe erleben wollen, Herr, weil sie einfach dir die Ehre geben wollen, Herr. Herr, wir danken dir, dass du zu jedem von uns persönlich sprichst, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ich habe gehört im Geist, dass Gott zu jemand spricht und du bist hier oder du schaust über Livestream zu und es ist so, dass du dich nach einem Durchbruch in deiner Familiensituation sehnst. Dass die Familiensituation, in der du dich befindest, momentan ist wirklich chaotisch und du weißt nicht, wie sich das ändern soll. Aber hör das Wort Gottes heute Nachmittag zu dir. Gott sagt zu dir, glaube mir und glaube meinem Wort und schau, was ich tue. Und bevor ein Jahr rum ist, wirst du hier bezeugen können, dass diese Situation sich verändert hat. Frage nicht, wie ich das mache, aber du wirst bezeugen können, dass sich diese Situation verändert hat und dass es mit dem heutigen Tag begonnen hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Nimm das für dich. Nimm das für dich. Nimm das für dich. Jemand anders ist hier und du brauchst einen beruflichen Durchbruch. einen beruflichen Durchbruch und du weißt auch nicht, wie das gehen soll. Und ich habe im Geist etwas gesehen. Ich habe zwei Flüsse gesehen, die wie parallel, zwei kleine Flüsse, die wie parallel gelaufen sind. Und ich glaube, dass diese Flüsse einfach für Segnungen stehen, wo Gott dich einfach im Beruflichen segnen möchte. Du wirst dann wissen, was es bedeutet. Aber es sind zwei Flüsse, die wie parallel fließen. Und du wirst es erkennen und du wirst die richtigen Entscheidungen treffen, sodass du mit diesen Flüssen fließen kannst. Und auch du wirst erleben, wie Segen und Wohlergehen in dein Leben kommt. Und bevor ein Jahr rum ist, wirst du das erlebt haben und wirst du sagen können, aha, so hat Gott es gemeint. Und da ist dieser Segen hervorgekommen im Beruflichen mit diesen zwei Flüssen. Bevor das Jahr um ist, wirst du bestätigen können, dass dieses Wort vom Herrn sich bewahrheitet hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann habe ich noch jemanden gesehen. Ich glaube, dass du live hier vor Ort bist. Und du hast mit Bakterien zu tun im Magen oder Darm oder beides. Ja, einfach mit bestimmten Bakterien und dadurch hast du Probleme einfach in deinem Verdauungstrakt und Gott möchte dich berühren heute Nachmittag. Gott möchte dich heilen. Wenn dich das betrifft, kannst du einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne kommen und ich lege dir einfach ganz kurz die Hand auf und die heilende Kraft Gottes wird deinen Magen-Darm-Bereich berühren. Wen das betrifft, trau dich einfach. Trau dich einfach ganz schnell. Komm einfach ganz schnell nach vorne, weil Gott möchte dich heilen. Ja, komm einfach ganz schnell nach vorne. Gott möchte dich heilen. Das Zweite, was ich gesehen habe, du darfst auch ganz schnell nach vorne kommen. Ich habe gesehen, jemand braucht eine Heilung in Bezug auf Speiche und Elle irgendwie. Speiche, ich habe beide Worte gehört. Vielleicht ist es das eine oder das andere oder beides. Speiche, Elle habe ich gehört. Und du brauchst eine Heilung. Wenn dich das betrifft, komm einfach auch ganz schnell nach vorne und Gott wird dich berühren. Halleluja. Seid ihr die beiden, ihr seid beide mit dem Magen-Darm-Bereich? Okay, legt einfach mal eure Hände auf den Magen-Darm. Du bist auch Magen-Darm? Auch da. Okay, Darm. Speiche, Elle, wer ist Speiche, Elle? Bei dir. Okay, komm auch her. Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Alle, die Magen-Darm-Probleme hatten, leg einfach die Hände auf den Magen-Darm-Bereich. Übrigens, wenn du im Raum bist und du hast irgendwo ein Problem in deinem Körper, gerade jetzt fließt die heilende Kraft, gerade jetzt fließt der heilende Strom. Halleluja. Also leg die Hand auf die Stelle, wo das Problem ist, wenn das möglich ist. Leg die Hand auf die Stelle. In dem Namen Jesus danke ich dir, Vater, für deine heilende Kraft, die gerade jetzt fließt. Ich danke dir, Jesus, für den heilenden Strom. Danke, Jesus, für den heilenden Strom, der gerade jetzt fließt. In Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Kraft jetzt, Herr. In Jesu Namen. Oh, jede Bakterie, die da nicht hineingehört in den Magen-Darm-Bereich, sage jetzt, die löst sich auf, die muss absterben in Jesu Namen. Die kommt heraus in dem Namen Jesu Christi. Danke für deine heilende Kraft in diesen Körpern jetzt, Herr. Danke für deine heilende Kraft, Herr. Oh, du hast uns an Weihnachten das größte Geschenk gemacht, Herr. Und in diesem Geschenk war auch die Heilung unserer Körper dabei, Herr. So spreche ich euch zu, empfangt seine Heilung, gerade jetzt. In Jesu Namen. Oh, da ist heilende Kraft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wer hatte das Problem mit der Elle, Speiche? Bei dir auch Magen. Okay, das ist für dich auch in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist mit der Elle und der Speiche? Speiche, nicht Speichel, sondern Speiche und Elle. Okay, aber hier ist da in der Elle. Okay, in Jesu Namen. Danke, Vater. Konntest du es nicht richtig bewegen? Hattest du Schmerzen, oder? Ich habe jeden Tag Schmerzen. Jeden Tag Schmerzen. Auch jetzt aktuell? Jetzt gerade aktuell nicht. In Jesu Namen befehle ich dieser Elle jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Jetzt. Danke, Herr, für deine kreative Kraft jetzt, Herr. Oh, in diesem Arm. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. War noch jemand mit der Elle und Speiche? Ja. Da, andere. Elle und Speiche. Genau hier. Oh, danke, Jesus. Fang einfach die heilende Kraft gerade. Jetzt hattest du akute Schmerzen auch? Ja. Wie hoch war der Schmerz auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 das höchste ist? Bei Bewegen, wie hoch war er dann der Schmerz? Bei 5, so mittel. So, Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt dieser Elle und dieser Speiche in die Ordnung Gottes zu kommen, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt, danke, Herr, für deine kreative Kraft, Herr. Wie lange auch immer das schon gewesen ist, Herr, im Namen Jesus nehme ich jetzt diese Elle und diese Speiche zurück in der Zeit, zurück in den Zustand, in dem sie waren, bevor es irgendwelche Probleme und Schmerzen gab. In Jesu Namen. Jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, Halleluja. Beug mal den Arm. Okay, jetzt, wie ist es jetzt? Gut, keine Schmerzen mehr. Ja, ist gut und so bleibt's. Amen. Null, ist auf Null. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Komm, lass uns ihn nochmal anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Ich habe noch eine Person gesehen. Du darfst gleich deine Hand strecken, wenn dich das betrifft. Und zwar ist eine Person und du hast dir sehr gewünscht, dass eine bestimmte Beziehung wiederhergestellt wird. Und da war über lange Zeit Funkstille in dieser Beziehung. Aber du hast dir gewünscht, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Streck deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Streck deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Okay, hier. Und ich habe gesehen, dass wirklich, halte Ausschau, nimm dieses Wort im Glauben gerade jetzt. Und halte Ausschau, was Gott tut. Und ich empfinde, dass Gott gerade in diesen kommenden Weihnachtstagen etwas tun wird. Und da wird Versöhnung passieren. Und da wird ein Neuanfang passieren, gerade in diesen kommenden Tagen. In Jesu Namen. Nimm das für dich. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Ihr dürft Platz nehmen. Unterwegs darfst du noch irgendjemand frohe Weihnachten wünschen. Halleluja. Halleluja. Und wir wollen auch mal dem Musik- und Lobpreisteam danken, wirklich für diese wunderbare Musik heute Abend. Halleluja. Also, ich finde, es wird jedes Jahr schöner. Halleluja. Und deswegen einfach vielen Dank dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich hoffe, ihr kennt alle den bekannten Weihnachtswitz von Josef und Maria auf Herbergssuche. Wer kennt ihn? Okay, bis jetzt noch keiner. Folgendes passiert: Josef und Maria sind auf Herbergssuche. Leicht genervt klopft Josef an die 12. Tür. Der Wirt macht auf und sagt: Hey, was wollt ihr? Josef fragt: Habt ihr Quartier für mich und meine Frau? Wirt sagt: Nein, alles ausgebucht. Josef sagt: Aber schaut, meine Frau ist doch schwanger und sie bekommt ein Kind. Sagt der Wirt: Da kann ich doch nichts dafür. Sagt Josef: Ja, ich doch auch nicht. Okay. Halleluja. Danke, Jesus, dass du zur Geburt gekommen bist in der Jungfrau Maria. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt, wie jedes Jahr, gehen wir in dieses dicke Buch hinein. Ausnahmsweise kommt heute meine Lutherbibel von 1733 zur Anwendung. Einmal im Jahr bekommt sie die Ehre. Ich mache das einfach so aus Freude, erstens an alten Büchern und zweitens, um zu zeigen oder vielleicht ein Zeichen dafür zu setzen, um uns bewusst zu machen, wie tief das Christentum und der christliche Glaube in Deutschland verwurzelt ist. Amen. Seit wie vielen Jahrhunderten Menschen in diesem Land die Bibel lesen. Amen. Und wenn manchmal Leute sagen, ja, da gibt es ja so viele Übersetzungsfehler und so weiter und so fort. Ihr Lieben, ich habe Theologie studiert und da habe ich gehört von, oder nicht nur gehört, ich habe sie gesehen, die ganzen alten Handschriften aus dem 2., 3., 4., 5. Jahrhundert nach Christus auf Griechisch, das Neue Testament. Und weißt du, die Unterschiede zwischen diesen Handschriften sind so marginal, dass du sie vernachlässigen kannst. Sie sind keine wesentlichen inhaltlichen Unterschiede. Und genauso wenig gibt es große Unterschiede zwischen den Übersetzungen. Und wenn du die Lutherbibel von 1733 liest, dann klingt sie fast genauso wie die Lutherbibel von heute. Du wirst es gleich merken, okay? Halleluja. Also, lass uns hineingehen in Lukas Kapitel 2. Die Geburt Christi des Sohnes Gottes. Amen. Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, also zählen heißt es mit anderen Worten, schätzen ließe, nicht einschätzen, wie er aussieht oder so, sondern es ging um die Zählung, dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, das heißt so viel wie verlobt, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal einen Schnitt machen. Wir lesen gleich weiter in der Weihnachtsgeschichte, weil, weißt du, die Weihnachtsgeschichte hat so viele Aspekte. Jedes Jahr predige ich aus der Weihnachtsgeschichte, aber jedes Mal zeigt Gott mir einen völlig neuen Aspekt, eine völlig neue Offenbarung, die du in diesem Text findest. Und dieses Mal geht's um die Hirten auf dem Feld. Amen. Und von ihnen heißt es, und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn, moderne Übersetzung, wir übersetzen es auch mit die Herrlichkeit des Herrn, das ist gleichbedeutend, die Klarheit und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Hast du dich mal gefragt, warum die Engel angesichts der, die Hirten sich angesichts der Herrlichkeit Gottes so sehr gefürchtet haben? Und man müsste es doch eigentlich denken, die Herrlichkeit Gottes ist doch was Wunderbares, ist doch was Schönes, ist doch was Herrliches. Warum haben sich die Hirten so sehr gefürchtet angesichts der Herrlichkeit Gottes? Also die Antwort liegt tatsächlich in dieser zweiten Wortbedeutung, die Luther verwendet. Nämlich in diesem Wort Klarheit. Und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Mit anderen Worten, die Klarheit der Heiligkeit Gottes. Die Klarheit seines Wesens. Plötzlich wurde alles in das Licht der Klarheit Gottes getaucht. Plötzlich wurden die Seelen der Hirten in das Licht der Klarheit Gottes getaucht. Plötzlich wurde alles offenbar vor dem Angesicht Gottes. Und das war der Grund, warum sie sich fürchteten. Sie waren noch keine von neuem geborenen Menschen. Sie waren Sünder, so wie wir alle Sünder waren, bevor Jesus uns erlöst hat. Und plötzlich wurde ihnen bewusst, hey, angesichts dieser Klarheit sehe ich, wow, in meiner Seele sind doch noch einige Dinge, die sich mit Gott nicht vereinbaren lassen. Und deswegen haben sie sich gefürchtet. Amen. Weißt du, was würde passieren? Und dafür beten wir ja, weißt du? Was würde passieren, wenn heute am Heiligabend die Klarheit des Herrn unser ganzes Land Deutschland so richtig durchleuchten würde? Was glaubst du, was passieren würde? Weißt du, in einem Moment, fangen wir mal an in der Welt, weißt du, in einem Moment würde den Menschen in der Welt bewusst werden, wie Gott über ihr Leben denkt. Wie Gott über die Dinge denkt, die in unserem Land stattfinden. In einem Moment würde den Menschen bewusst werden, wie Gott zum Beispiel über Tötung von ungeborenen Kindern im Mutterleib denkt. In einem Moment würde den Menschen bewusst werden, wie Gott denkt über zügellose Sexualität und zur Schaustellung von Pornografie und sexuellen Handlungen an jeder Straßenecke. Mit einem Moment würde würde den Menschen bewusst werden, angesichts der Klarheit des Herrn, wie Gott über bestimmte Gesetze denkt, die in den letzten Jahren gemacht worden sind, um der Sünde, also der Zielverfehlung gegenüber Gott, mehr Raum zu machen. In einem Moment würde all den Menschen all das bewusst werden. Also ihnen würde bewusst werden, all das, wie Gott denkt über Hass, über Ablehnung, über Ausgrenzung, über was auch immer, über Egoismus, über Selbst über Narzissmus, über all diese Dinge. Verstehst du, in einem Moment würde all den Menschen all das bewusst werden. Glaubst du, sie würden sich fürchten? Ja. Glaubst du, die Kirche würde sich fürchten, wenn in einem Moment in der Kirche die Klarheit des Herrn offenbar werden würde? Wenn plötzlich offenbar werden würde, wie Gott darüber denkt, wenn wir das Wort Gottes verwässern, theologisch zerlegen und es versuchen, an den Zeitgeist anzupassen? Was glaubst du, wie die Kirche reagieren würde, wenn sie plötzlich sehen würde, wie Gott darüber denkt, wenn wir den menschlichen Verstand über den Glauben, den einfachen Glauben an das Evangelium stellen? Also in einem Moment würde die Kirche in diese Klarheit getaucht werden. Meinst du, sie würde sich fürchten? Amen. Der Leib Christi, wir müssen gar nicht von uns wegschauen oder so, sondern schauen wir auf uns selber, der Leib Christi, wir alle. Weißt du, in einem Moment, wo die Klarheit des Herrn kommt, würde uns bewusst werden, wie Gott zum Beispiel über negatives Reden über andere Menschen denkt. In einem Moment würde uns bewusst werden, wie Gott darüber denkt, wenn wir mit dem Finger auf andere Gemeinden zeigen oder andere Konfessionen oder Denominationen, die manche Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen wie wir. Mit einem Moment würde es uns bewusst werden. Die Klarheit des Herrn würde es offenbar machen. In einem Moment würde uns bewusst werden, wie Gott darüber denkt, wenn wir Gerüchte verbreiten, wenn wir hinter dem Rücken von anderen Menschen über sie reden, wenn wir verleumden, wenn wir böse Dinge erzählen. In einem Moment, wenn wir uns ärgern, wenn wir zornig sind auf Menschen, wenn wir lieblos sind, wenn wir gedankenlos sind, wenn wir gleichgültig sind, also in einem Moment würde uns das bewusst werden. Und es würde uns alles als Sünde bewusst werden. Und die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Ist der Tod. Das würde uns in einem Moment bewusst werden. Weißt du, deswegen, ich glaube, die Hirten hatten Todesangst. Das glaube ich. Sie hatten Todesangst. Weil in einem Moment kam das Licht Gottes in ihre Seelen und sie wussten, wow, da sind ja verborgene Dinge in meinem Leben. Ich habe mich vielleicht für ganz guten Menschen gehalten. Ja. Ich dachte, ich bin eigentlich ganz okay, also jetzt nichts Schlimmeres gemacht, habe noch keinen umgebracht, noch nicht so oft die Ehe gebrochen und so weiter. Ja, also ich bin doch schon ganz, ganz okay. Ja, so denken heutzutage viele Menschen in unserem Land. Ja. Ich bin doch ganz okay. Und in einem Moment wird ihm bewusst, hey, im Licht Gottes Alter, das führt zum Tod. Also das war der Grund, warum sie Todesangst bekommen haben. Das haben die Hirten erlebt in diesem Moment. Und umso herrlicher und umso erleichternder war für die Engel, für die Hirten, ich weiß nicht, warum ich immer die Engel und die Hirten verwechsel, war für die Hirten die Botschaft, die dann von den Engeln kam oder von dem Engel in dem Fall, von dem Engel kam. Ja, und jetzt lesen wir weiter, Lukas 2, Vers 10. Ja, in dieser Todesangst, in dieser plötzlichen Offenbarung der Klarheit des Herrn, in dieser Offenbarung, wir können nicht bestehen vor Gott, kam dieses Wort des Engels und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Sagen sie, wow, große Freude, ist der Hammer. Was? Kein Grund zur Furcht, wie kann das überhaupt sein? Kein Grund zur Furcht, große Freude. Wir sind doch totale Sünder. Wir haben doch den Tod verdient. Das ist doch kein Grund zur Freude. Wie können wir uns freuen angesichts dessen, was wir gerade durch die Klarheit des Herrn in unserer Seele festgestellt haben? Die Antwort kommt im nächsten Vers, Vers 11. Warum können sie sich freuen? Denn euch ist heute der Heiland oder der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Halleluja. Also in dem Moment war für die Hirten klar, wovon der Engel redet. Die Hirten waren jüdische Jungs, ja, die kannten die Prophezeiungen des Alten Testaments. Das heißt, wenn hier der Engel vom Himmel von dem Retter spricht, der Christus der Herr ist und der in der Stadt Davids geboren werden soll, dann ploppte das bei ihnen sofort. Von diesem Retter hatten sie bereits gehört. Das ist der Messias unseres Volkes. Das wurde ihnen klar. Das ist der, der kommen wird, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Denn das steht im Alten Testament. Er wird kommen, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Mit einem Moment wurde ihnen klar, hey, der kommt, der uns von unseren Sünden erlöst. Und das ist natürlich genau das, was sie in dem Moment gebraucht haben. Ja, angesichts der Macht der Sünde. Ja, Römer 3, 23 heißt es ja, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Amen. Aber dann der zweite Teil des Verses. Aber sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen. Bist du nicht froh, dass der Retter geboren ist? Halleluja, ja, das ist tatsächlich große Freude. Halleluja. Weißt du, das hat die Hirten nicht nur in ihrer Furcht beruhigt, sondern das hat ihnen klar gemacht, hey, die Wurzel für unsere Furcht wird beseitigt werden. Weil die Wurzel für die Furcht ist die Sünde. Amen. Die Wurzel für die Furcht, die Angst angesichts Gottes, Todesangst angesichts von Gott, die Wurzel ist die Sünde. Und diese Wurzel wird beseitigt werden. Das war ihnen in dem Moment klar. Aber es geht weiter und jetzt wird es ziemlich wunderlich für die Hirten. Jetzt heißt es nämlich, Vers 12, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Das war jetzt schon etwas wunderlich für die Hirten, weil unter dem Messias, unter dem Retter, stellten sie sich doch eher einen König vor. Also, ihr erster Gedanke muss gewesen sein, was, der Retter Israels, der Messias, in einer Krippe liegend, also in einem armseligen Stall, in einer Tierkrippe, nicht in einem Palast? Das ist doch wunderlich. Weißt du, in dem Moment, wo die Engel das sagten, wurden die Hirten von dieser, ich sag mal, namenlosen Furcht, Todesangst geführt in die tiefsten Tiefen der Liebe Gottes. Amen. In die tiefsten Tiefen seiner Liebe. Dass der Retter kam, nicht als ein Mächtiger, nicht als ein Gewaltiger, sondern als einer, der sich klein und gering gemacht hat, der sich niedrig gemacht hat, der sich als einen Menschen gemacht hat, ja, der sich in der Krippe erniedrigt hat. Und ihr Lieben, von der Krippe zum Kreuz ist es nicht weit, gedanklich, weil das Kreuz ist nichts anderes als der Höhepunkt dieser Selbsterniedrigung, die in der Krippe begonnen hat. Amen. Der Höhepunkt der Selbsterniedrigung von Jesus, der Selbsterniedrigung Gottes, denn er war Gott in menschlicher Gestalt, der Höhepunkt seiner Selbsterniedrigung war das Kreuz. Philipper 2, Vers 6, folgende heißt es, wird über Jesus gesagt, er war in der Gestalt Gottes und er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, dort in der Krippe. Das ist das, was die Engel gesagt haben. Ihr werdet ihn finden als ein Kind in der Krippe. Also der erste Gedanke, den die Hirten hatten, als ihnen der Messias verkündet wurde, war irgendein großer strahlender Held in großer Rüstung, der irgendwo auf einem Thron sitzt. Ja. Das war die erste Vorstellung. Und dann kommt hier der Mensch in der Krippe, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also das war vollkommene Liebe. Die vollkommene Liebe Gottes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Das war die tiefste Offenbarung seiner Liebe, seine Selbsthingabe, seine Selbstopferung. Und jetzt sagt 1. Johannes 4, Vers 18, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Amen. Und deswegen waren die Hirten in dem Moment, als sie diese Offenbarung bekamen, so wunderlich sie erstmal war, aber in dem Moment waren sie frei von Furcht. Halleluja. Weißt du, und gleichzeitig wussten sie, diesen Erlöser, von dem da die Rede ist, den brauchen wir. Amen. Weißt du, und das ist das, was ich bete, für jeden Einzelnen von uns immer wieder neu und für jeden Menschen in diesem Land, dass wir ein Bewusstsein bekommen, dass wir einen Erlöser brauchen, und zwar genau den Erlöser brauchen. Wir brauchen nicht einen menschlichen Erlöser, wir brauchen nicht einen Politiker, der uns erlöst, sondern wir brauchen den Erlöser, der sich selber erniedrigt hat. Amen. Bis zum Tod am Kreuz. Halleluja. Der Mensch geworden ist, der seine vollkommene Liebe offenbart hat und damit allein in der Lage ist, uns die Furcht auszutreiben, die negative Furcht, die Todesangst auszutreiben. Aber ich sag dir was, es ist nicht schlecht, von dieser heiligen, ich sag mal, Ehrfurcht erfasst zu werden angesichts der Klarheit Gottes. Also ich bete dafür, dass möglichst viele Menschen in diesem Land jetzt an Weihnachten Klarheit empfangen. Ich bete dafür, dass in all den Kirchen, auf all den Kanzeln die Wahrheit verkündet wird. Nicht nur irgendein menschliches Gelaber, sondern wirklich die Wahrheit des Evangeliums. Wir brauchen einen Erlöser. Und ich bete, dass die Klarheit des Herrn uns alles so umleuchtet, dass wir wirklich diese heilige Ehrfurcht bekommen. Also die Bibel sagt nicht, dass Furcht des Herrn etwas Schreckliches ist oder etwas Schlechtes ist. An manchen Stellen heißt es sogar Schrecken des Herrn, der Schrecken des Herrn. Ist auch nicht negativ in der Bibel, sondern die Bibel sagt sogar in Sprüche 9, Vers 10, heißt es sogar, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Amen. Das heißt, wenn du wirklich klug sein willst, dann solltest du erkennen, dann solltest du diese Grunderkenntnis haben. Im Licht Gottes kann ich nicht bestehen. Im Licht Gottes, aus mir selber heraus, kann ich nicht bestehen. Ich brauche einen Erlöser. Aber Halleluja, danke Vater, du hast ihn gesandt. Amen. Und er hat seine Liebe zu mir ein für alle Mal bewiesen. Ich werde umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Danke, danke, danke. Ihr Lieben, wo wären wir denn, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Halleluja. Komm, lass uns ihm nochmal die Ehre geben. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gnade. Danke, Jesus, für deine Gnade, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weißt du, ihr dürft wieder Platz nehmen. Weißt du, mit der Erkenntnis der eigenen Sünde bei den Hirten und der eigenen Verlorenheit und gleichzeitig der Erkenntnis, dass da ein Retter geboren ist, damit begann der Weg der Hirten hin zu Jesus. Amen. Damit begann der Weg der Hirten hin zu Jesus. Das heißt nämlich im nächsten Vers, beziehungsweise dann im weiteren Vers, ich lese es nachher, aber jedenfalls so viel schon mal jetzt gesagt, damit begann der Weg der Hirten hin zu Jesus. Damit beginnt unser Weg als Christ. Also ohne Erkenntnis der Sünde kannst du gar nicht wirklich Christ sein. Wenn du noch zu denen gehörst, weißt du, die sich schwer tun, das zu glauben, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser ist, weil du vielleicht sagst, oh mein, dass der sich so erniedrigen musste, ans Kreuz gehen musste, so furchtbar und angeblich für mich, sagen manche, das wäre nicht nötig gewesen. Ja, so wie die Schwaben immer schön sagen, das wäre nicht nötig gewesen. Ja, so schlimm bin ich doch auch nicht, dass einer für mich sterben muss. Also genau das ist das Problem. Deswegen können es manche Leute nicht glauben. Ich sag dir, in dem Moment, wo du erkennst, wo du deine eigene Sünde im Licht Gottes erkennst, wirst du erkennen, dass Jesus der passende Erlöser für dich ist. Und dass es keinen anderen gibt, der passend ist. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Also, wir können so sagen, innerhalb weniger Minuten sind die Hirten geführt worden vom Schrecken des Herrn zur frohen Botschaft und schlussendlich zum Lobpreis und zur Freude Gottes. Weil wir sehen hier, nachdem diese Botschaft verkündet wurde, Vers 13, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Also diese Botschaft von dem Erlöser, der Mensch geworden ist, der sich in die Niedrigkeit hineinbegeben hat, der die Klarheit Gottes in diese Welt bringt, offenbar macht, was Sünde ist und gleichzeitig seine Liebe offenbar macht, sodass wir gleichzeitig einen Retter haben, an den wir uns halten können. Dieses Evangelium, diese Botschaft ist aller Grund, Gott zu loben und zu preisen. Amen. Ihn anzubeten. Und deswegen ist nicht anders, konnten die Engel reagieren in dem Moment, als diese Botschaft verkündet war. Und deswegen haben sie Gott angebetet und haben ihn gelobt und gepriesen. Halleluja. Und dann beginnt der Weg der Hirten. Und jetzt lese ich den nächsten Vers. Und da heißt es Vers 15. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und sie fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Weißt du, die Hirten waren vorbereitet, als sie in den Stall kamen. Sie waren vorbereitet. Sie hatten den Schrecken Gottes erlebt. Sie hatten die Botschaft vom Erlöser gehört. Sie hatten die wundersame Nachricht gehört, dass er als ein Kind in einer Krippe erscheinen soll. Und sie waren so kühn, das zu glauben. Und ich glaube, sie waren deswegen so kühn, weil sie zuvor den Schrecken des Herrn gespürt hatten. Und weil sie wussten, was auch immer, wie auch immer, aber diesen Erlöser, von dem in der Bibel vorausgesagt ist, den brauchen wir definitiv. Und deswegen sind sie hingegangen. Und als sie in den Stall gingen und als sie die Krippe gesehen haben und als sie Jesus gesehen haben, haben sie nicht nur ein kleines Baby gesehen, haben sie nicht nur ein kleines, schwaches Kind gesehen, sondern sie haben in ihm tatsächlich den Messias, den Erlöser gesehen. Amen. Sie haben ihn gesehen, weil ihre Augen geöffnet waren. Und sie waren so begeistert, ihn zu sehen, obwohl ein anderer Mensch gesagt hätte, was bist du begeistert? Hier ist ein Mann, hier ist eine Frau, hier ist ein kleines Kind in der Krippe. Offensichtlich sind es arme Leute, können sich nichts anderes leisten. Was ist daran besonders? Aber sie haben gesehen, hier ist der Retter der Welt. Hier ist die Herrlichkeit Gottes. Hier ist der Erlöser. Und sie sind losgezogen und haben das überall verkündet. Amen. Kommt, sagt es allen weiter, haben wir vorher gesungen. Sag es weiter. Ich kann es jetzt nicht genau. Genau, so ähnlich. Also auf jeden Fall sag es weiter, wie auch immer. Halleluja. Aber ich meine, wen wundert's, dass die Leute, die diese Botschaft gehört haben, sich gewundert haben? Das ist kein Wunder. Dass die Leute sich gewundert haben über diese Botschaft, hey, ein Baby im Stall, der Retter der Menschheit. Geht's noch? Ja, das war ihre Reaktion. Ja. Das ist absurd. Der, von dem im Alten Testament verheißen ist, der Sohn Davids, ja, David war ja der Paradekönig Israels im Alten Bund, sein Sohn, ein kleines Baby im Stall, also bitte. Ja, das war unglaublich. Und so ist es für Menschen heute. Sie sagen, es ist unglaublich. Was für mich? Was für mich in den Stall? Was für mich ans Kreuz? Warum das denn? Hätte er sich doch einfach gezeigt als der Herrliche, als der Mächtige, als der Große. Das kannst du nur sagen, wenn du noch nicht die Klarheit des Herrn hast. Wenn du die Klarheit des Herrn hast, dann willst du nicht, dass Jesus einfach nur als der Große und Herrliche kommt. Weil wenn er kommt, das haben die Hirten zum Ansatz erlebt, dann gibt es Todesangst. Sondern du brauchst den, der sich erniedrigt hat. Du brauchst den, der zu dir gekommen ist. Weißt du, du brauchst den, der vom Himmel gekommen ist, um dich in den Himmel zu heben. Du brauchst den, der sich selber erniedrigt hat, um dich zu erhöhen. Damit du überhaupt in der Gegenwart Gottes stehen kannst. Du brauchst den, der herunterkam, um dich hinaufzunehmen. Du brauchst den, der in den Abgrund der Menschheit hinabgestiegen ist, in das Reich des Todes, um dich von der Todesfurcht zu befreien. Du brauchst ihn, du brauchst keinen anderen. Die Klarheit des Herrn macht es offenbar. Amen. Die Klarheit des Herrn hat es bei den Hirten offenbar gemacht. Und deswegen haben sie gesagt, okay, nicht nur gesagt, sondern sie haben es gewusst in ihrem Herzen. Das ist unser Erlöser. Ja, genau, das passt, natürlich. Sie haben die Liebe gespürt. Amen. Sie haben die Liebe gespürt, die von der Krippe, vom Stall, von dem Kind ausgegangen ist. Sie haben die Liebe gespürt, die davon ausgegangen ist, dass Jesus sich so sehr erniedrigt hat, dass der Erlöser so klein geworden ist. Sie wussten in ihrem Innersten, genau das haben wir gebraucht. Kein anderer hätte uns erlösen können als der, der sich so niedrig gemacht hat. Kein anderer. Kein anderer Erlöser. Verstehst du? Es gibt keinen anderen Weg. Deswegen konnte Jesus später sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Amen. Niemand kommt zu ihm außer durch ihn. Halleluja. Und weil sie das erkannt haben, deswegen haben sie es weitergegeben. Amen. Sie konnten gar nicht anders. Sie mussten es weitergeben, auch wenn sie die Leute gewundert haben, auch wenn sie gesagt haben, ihr Spinner, seid nur einfache Hirten, was wisst ihr schon? Keine Ahnung, keine Theologie studiert, was wisst ihr schon? Ja, das kann dir heute noch so gehen. Du gehst irgendwo hin, sagst einfach, was ich jetzt erlebt von Leuten von uns, die im Hospiz waren und dort Weihnachtslieder gesungen haben und einfach die einfache Botschaft von Jesus weitergegeben haben. Und da war das eine Theologin, die dann gesagt hat, ja, es ist so einfach hier, einfach nur Jesus, so geht's ja nicht. Verstehst du? Ja, du brauchst einen Theologen, um das Wort Gottes zu verdrehen. Ja, weil ein normaler Mensch, der nicht Theologie studiert hat, der liest es einfach und sagt, okay, so ist es. Amen, so steht es geschrieben. Halleluja. Dazu musst du nicht Theologie studiert haben. Die Hirten haben es verstanden, ohne irgendwas studiert zu haben. Die konnten wahrscheinlich nicht mal lesen und schreiben. Aber sie haben es verstanden. Sie hatten es gehört vom Alten Testament in der Synagoge, die Schriftlesung und so weiter hatten sie gehört. Und jetzt hatten sie den Engel gehört und sie hatten das Kind gesehen und sie hatten die Herrlichkeit Gottes gespürt und sie hatten gespürt die Todesangst, den Schrecken Gottes, die Verlorenheit und dann die Liebe und die Annahme und die Erlösung. Sie haben es gespürt. Da brauchst du nicht mehr Theologie studieren, um das zu begreifen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Damit wollte ich übrigens nicht sagen, dass ich irgendwas gegen Theologie habe. Nur es muss die richtige sein. Die biblische. Halleluja. Also, die Hirten haben es weitergegeben. Sie haben es weitergesagt. Sie haben es weitergetragen. Und das ist interessant, wenn du bei Paulus liest, 2. Korinther 5, Vers 11, sagt Paulus was ganz Ähnliches, wie das, was ich gerade jetzt gesagt habe. Das sagt er nämlich, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, überzeugen wir Menschen. Das ist interessant. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, überzeugen wir Menschen. Also ich glaube, wir sollten beten um einen gesunden Schrecken des Herrn. Also Paulus wusste, an einer anderen Stelle sagt er, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Warum? Weil er wusste, was passiert, wenn ein Mensch das Evangelium nicht erfährt und nicht annimmt. Er wusste, dass wir dann ewig verloren sind. Er wusste, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also weh mir, wenn ich es nicht verkündige. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen. Das ist interessant. Weil es heißt nicht, dass Paulus in Angst und Schrecken rumgelaufen ist, sondern er kannte ja den Erlöser. Aber er wusste, was der Schrecken des Herrn ist, wenn die Klarheit Gottes auf die Sünde scheint. Amen. Das wusste er. Und so ist das Ende letztendlich der Weihnachtsgeschichte, weil hier endet der Abschnitt der Weihnachtsgeschichte. Das Ende der Weihnachtsgeschichte ist, die Botschaft wird weitergegeben. Amen. Gerettet sein gibt Rettersinn, hat mal jemand gesagt. Ich weiß gar nicht, wer es zuerst gesagt hat, irgendein Evangelist mit Sicherheit, aber auf jeden Fall ist ein guter Satz. Gerettet sein gibt Rettersinn. Das ist die Schlussaussage, weil aus Schrecken durch Klarheit, Erkenntnis der Heiligkeit Gottes folgt Erkenntnis seiner unendlichen Liebe und aus Erkenntnis seiner unendlichen Liebe erfolgt, dass wir es weitersagen wollen. Amen. Ich meine, wir haben das in diesem Jahr, haben wir das stark erlebt, in der Ausgießung der Vaterliebe Gottes. Ich meine, wie viele von uns haben nicht erlebt in dieser Zeit, gerade wo Gott seine Vaterliebe so stark auch in unserer Mitte ausgegossen hat, wie viele haben nicht erlebt, dass ihnen plötzlich bewusst wurde, hey, das sind nur Dinge in meiner Seele, da habe ich gar nicht gewusst, dass sie da sind. Da scheint das Licht der Klarheit, das Licht seiner Liebe plötzlich rein und du spürst, das muss verändert werden. Amen. Also das erleben wir heute noch. Das ist nicht etwas nur für die Welt, für die da draußen, sondern es ist etwas für uns. Amen. Es fängt bei uns an. Das Gericht, heißt es im Wort Gottes, beginnt beim Hause Gottes. Aber gleichzeitig beginnt auch die Offenbarung der Herrlichkeit beim Hause Gottes. Amen. Und diese Herrlichkeit, die soll offenbar werden an diesem Weihnachten in deiner Familie. Die soll offenbar werden in deiner Nachbarschaft. Die soll offenbar werden, wo immer du hingehst. Gerettet sein gibt Rettersinn. Die Klarheit des Herrn soll leuchten, wo immer du bist. Die Klarheit des Herrn soll leuchten, wenn du Zeit alleine hast mit Gott. Die Klarheit des Herrn soll leuchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten im negativen Sinn, sondern du kannst wissen, Jesus, der Retter, ist gekommen, um mich zu erlösen. Er hat sich erniedrigt, damit ich aufrecht stehen kann in seiner Herrlichkeit. Wie es Judas 14 sagt, frisch und mit Jubel. Amen. Am Ende konnten die Hirten aufrecht stehen angesichts der Krippe. Amen. Nachdem sie zuerst in Furcht und Schrecken wahrscheinlich auf den Boden gefallen sind oder was auch immer da passiert ist auf dem Feld, auf jeden Fall, wurden sie stark in Mitleidenschaft gezogen erstmal angesichts der Klarheit des Herrn. Aber am Ende konnten sie aufrecht stehen. Und genau das erwarten wir. Halleluja. Wir erwarten, dass Menschen, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, dass Menschen die Klarheit des Herrn erfahren. Halleluja. Dass Menschen die Furcht des Herrn erleben und gleichzeitig die Erlösung Gottes erleben. Und jetzt beten wir auch für das ganze kommende Jahr schon. Wir beten, dass wirklich diese heilige Furcht des Herrn auf unser Land fällt. Wir beten, oh komm, lass uns mal aufstehen zusammen zum Schluss. Wir beten, Vater, dass wirklich diese Botschaft, Herr, von Weihnachten, Herr, dass sie sich realisiert, Herr, in unserer Umgebung, in unserem Land, Herr, dass du mit dieser Klarheit, mit der du die Hirten umleuchtet hast, Herr, dass du mit dieser Klarheit unser Land umleuchtest, Herr, dass du mit dieser Klarheit durch unser Land gehst, Herr, und überall, Herr, in den Herzen, auch bei uns, noch tiefer hineinleuchtest, Herr, und all das herausholst, Herr, was da nicht hineingehört in unsere Herzen, Herr. Danke, Jesus, dass du dich erniedrigt hast, Herr. Danke, Jesus, dass du die vollkommene Liebe bewiesen hast, Herr. Danke, Herr, dass du nicht in der Herrlichkeit Gottes geblieben bist, Herr, sondern dass du dich herabgelassen hast hier auf diese Erde und dass du dem Plan Gottes gehorsam geworden bist, Herr, durch die Krippe bis zum Kreuz, Herr, bis hin zum Tod am Kreuz, Herr, um diese vollkommene Erlösung zu bewirken, Herr. Und Vater, wir beten in dem Namen Jesus, Herr, dass jeder Mensch in diesem Land, jeder Mensch in unseren Familien, jeder Mensch in unseren Nachbarschaften, jeder Mensch an unseren Arbeitsplätzen wirklich eine Offenbarung bekommt, Herr, wie dringend wir einen Erlöser brauchen, Herr. Wie dringend unser Land den Erlöser braucht. Wie dringend unser Land zurück muss zu den Wurzeln des Segens, den wir immer noch genießen in unserem Land. Aber wenn wir nicht zu den Wurzeln des Segens zurückkehren, wird der Segen irgendwann auch abgeschnitten sein. Halleluja. Aber wir danken dir, Herr, dass du mit Überführung kommst. Wir danken dir, Herr, dass du mit Klarheit kommst, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass du mit Furcht des Herrn kommst, Herr. Wir danken dir, dass du mit einem heiligen Schrecken des Herrn kommst, Herr. Und dass du gleichzeitig dann mit einer göttlichen Offenbarung des Evangeliums kommst und damit der Freude Gottes, Herr, und damit der Herrlichkeit Gottes, Herr. Und dass wir alle zusammen wirklich zu machtvollen Boten und Botinnen werden, Herr, deiner Herrlichkeit und deines Evangeliums in dieser Weihnachtszeit, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du das tust, Herr. Segne uns damit, Herr. In Jesu Namen, Vater. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ja, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wort. Lass uns gleich stehen bleiben. Halleluja. Das Wort Gottes ist ausgegangen und vielleicht bist du heute Morgen hier und wir stehen einfach jetzt hier wirklich in dieser Klarheit des Herrn, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit und vielleicht bist du heute Morgen hier und dir ist bewusst geworden, einfach in deinem Herzen, ja, diesen Erlöser brauche ich auch. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben bewusst Jesus als deinen Erlöser empfangen. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, so viele diesen erniedrigten und erhöhten Jesus aufnehmen, die ihn als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen, als den Verherrlichten in ihr Herz aufnehmen. Sie erleben Erlösung von der Sünde. Sie erleben Befreiung von der Sünde. Sie erleben Befreiung von der Furcht. Sie erleben Befreiung von der Trennung von Gott, von der Angst, wie es weitergeht, von der Angst, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen, von all diesen Ängsten dieser Welt. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und vielleicht bist du heute Nachmittag hier und da ist noch diese Furcht in deiner Seele. Da ist noch diese Unsicherheit in deiner Seele. Da ist noch dieses Gefühl der Trennung von der Liebe Gottes in deiner Seele. Und es kann sein, der Grund dafür kann sein, weil du noch nie wirklich bewusst Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast. Persönlich. Weil du noch nie gesagt hast, ja, Herr Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Erlöser. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt gleich mit dir und für dich beten. Ich möchte mit dir ein Gebet beten, mit dem du Jesus als deinen Herrn und Erlöser aufnimmst. Und ich werde dich gleich bitten, einfach Gott ein Zeichen zu geben, dass du dieses Gebet mitbeten willst und deine Hand zu heben. Aber vielleicht bist du auch hier und du hast Jesus schon mal aufgenommen in deinem Leben, aber du bist wieder von ihm weggekommen und diese Offenbarung seiner Liebe ist dir abhanden gekommen und du bist wieder deine eigenen Wege gegangen. Heute ruft er dich zurück an sein Herz. Heute ruft dich der Erlöser zurück in seine Liebe. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich auch mit reinnehmen in dieses Gebet und möchte auch mit dir und für dich beten. Oder aber es ist so, dass dir als drittes, das ist die dritte Möglichkeit, es ist so, dass dir bewusst geworden ist, hey, da ist Sünde in meinem Leben, die da nicht reingehört. Da sind Dinge in meinem Leben, die trennen mich von Gott. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber es ist wichtig, dass du es aussprichst. Es ist wichtig, dass du zu ihm kommst. Es ist wichtig, dass du sagst, ja, Jesus, ich habe gesündigt, vergib mir. Und dann kommt er und er vergibt dir. Halleluja. Und er reinigt dich, sagt das Wort Gottes, von allem, was dich von seiner Herrlichkeit trennen könnte. Und deswegen, wenn dich das auch das betrifft oder das betrifft, die eine dieser drei Dinge, du hast noch nie Jesus in deinem Leben aufgenommen, du fühlst dich wie getrennt von ihm, bist vielleicht wieder von ihm weggekommen, obwohl du ihn schon mal aufgenommen hast, oder da ist Sünde, von der du weißt, die trennt mich von Gott, die muss ich einfach jetzt am Heiligabend zu Gott bringen und ich muss einfach ihn um Vergebung bitten und er wird dich befreien, gerade jetzt am Heiligabend. Er möchte, dass du hier aus diesem Gottesdienst rausgehst mit dieser Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes. Der Vater liebt mich. Seine Liebe hat mich erlöst. Wenn ich heute sterben würde, dann wäre ich in der Herrlichkeit bei Jesus. Wenn du noch nicht diese Gewissheit hast, dann ist dieser Aufruf für dich und ich möchte dich jetzt ganz schnell bitten, weil wir wollen jetzt zusammen einfach dieses Gebet sprechen. Ich möchte es einfach dann laut vorsprechen und du sprichst es laut nach und wenn dich das betrifft, dann da, wo du bist, streck einfach ganz schnell deine Hand aus, sodass ich sehen kann, dass du sagst, ja, Pastor Georg, ich möchte, dass du mich in dieses Gebet mit einschließt. Dann einfach da, wo du bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ganz schnell, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ja, Gott sieht deine Hand, ist noch jemand da? Halt deine Hand ausgestreckt einfach zu ihm. Wenn du sagst, jawohl, das ist für mich, ich möchte das jetzt festmachen, dann einfach streck deine Hand aus zu ihm. Auch wenn du über Livestream zuschaust, ich kann zwar deine Hand nicht sehen, aber Gott nimmt dich mit rein, wenn du ihm einfach ein Zeichen gibst, gerade jetzt. Kannst auch deine Hand ausstrecken und einfach, du wirst mit reingenommen in dieses Gebet. Ist noch jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte da mit reingenommen werden, dann streck einfach noch deine Hand aus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns einfach alle zusammen unsere Augen schließen und lass uns gerade jetzt dieses Gebet beten. Lass uns gerade jetzt zum Vater im Himmel kommen. Ja, jeder, der einfach das mit auch sonst mitbeten möchte, ihr könnt es gerne alle zusammen um denjenigen, die einfach das jetzt ihre Hand gehoben haben oder auch über Livestream zuschauen, mitzuhelfen einfach. Lasst uns einfach dieses Bekenntnis zusammen sprechen. Lasst uns sagen, Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich einen Erlöser brauche. Und Jesus Christus, ich erkenne, du bist der Erlöser, den ich brauche. Ich brauche keinen anderen. Du bist gestorben wegen meiner Sünde am Kreuz für mich. Und du bist wieder auferstanden aus den Toten und hast dich zur Rechten des Vaters gesetzt, damit ich ein neues Leben haben kann. Ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Und du kannst jetzt einfach deine persönliche Sünde da einsetzen, kannst sagen, Herr, vergib mir. Und dann kannst du einfach das einsetzen, du kannst es beten, auch du über Livestream, kannst es beten, Herr, vergib mir diese Sache in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und jetzt segne ich dich. Ich segne dich in dem Namen Jesus mit der Kraft Gottes. Ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Ich segne dich mit Vergebung. Ich segne dich mit dem Blut Jesu, das dich gerade jetzt frei und aufrecht stehen lässt in deiner Herrlichkeit. Frisch und mit Jubel, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Neuanfang, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken in ihrem Leben, Herr. Danke, dass ihr Leben nicht mehr das gleiche sein wird, Herr. Danke, Herr, dass du in ihrem Herzen diese Gewissheit gerade jetzt hineinlegst durch deinen Heiligen Geist, dass sie eine Tochter Gottes ist, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Auch für dich über Livestream bete ich in Jesu Namen, dass der Heilige Geist dich berührt, dass der Heilige Geist gerade jetzt in dein Herz hineinkommt, gerade jetzt dir diese Gewissheit gibt, diese Gewissheit, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, meine Sünde ist mir vergeben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass jemand hier ist, auch heute Nachmittag hier vor Ort, auch im Raum, und du hast dich gerade nicht getraut, deine Hand zu heben. Aber Jesus sieht dich. Und das Wort Gottes sagt tatsächlich, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ich möchte dich einfach herausfordern, einfach wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, komm persönlich zu mir, ganz kurz einfach nach vorne und lass uns noch zusammen beten, weil es ist wichtig, dass du raustrittst und sagst, jawohl, hier bin ich, und es festmachst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und Gott wird kommen, Jesus wird kommen, und er wird dein Leben neu machen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Komm, lass uns Jesus mal die Ehre geben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wort, Herr. Danke, Herr, für deinen Geist. Danke für dein Wirken hier, auch über Livestream. Auch wenn Leute diese Botschaft später sehen, danke, Herr, dass du diese Offenbarung in ihr Herz hineinpflanzt, Herr. Und es da Frucht bringen lässt, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Wow. Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist hier. Lasst uns nochmal Platz nehmen. Halleluja. Ich möchte euch jetzt an der Stelle noch, bevor wir da noch kurz ein paar Zeugnisse und auch Ansagen hören, ganz kurz an der Stelle die Gelegenheit geben, heute eine Sammlung einzunehmen, einzulegen, etwas hineinzusehen. Und zwar wollen wir heute Abend, wollen wir ganz speziell hineinsehen, das Opfer des heutigen Abends wollen wir ganz speziell hineinsehen in die Waisenkinder in Uganda, in das ganze Werk, das wir in Uganda haben, also in diejenigen einfach, die in vielfältiger Hinsicht mit Armut konfrontiert sind, mit unserer Glory Life Familie verbunden sind, zu unserer Glory Life Familie gehören. Das betrifft die Waisenkinder, die wir unterstützen in Magodes, Uganda. Das betrifft die Glory Life Schule, die wir dort betreiben. Das betrifft die Witwen, die wir dort unterstützen. Das betrifft überhaupt auch die Gemeinde dort. Also es ist gerade ein Gemeindegebäude, das ausgebessert werden muss zum Beispiel. Für all diese Dinge, lass uns einfach heute Abend wirklich, lass uns an diejenigen denken, auch in unserem Geben, lass uns an diejenigen denken, die nicht so viel haben wie wir und wo wir tatsächlich mit kleinen Beträgen viel machen können. Lass uns einfach diese Sammlung dafür einnehmen, gerade jetzt. Und wenn du hier live vor Ort bist, dann kannst du gerade jetzt eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, entweder die unter deinem Stuhl liegt und kannst die hineingeben, die eine Hälfte hinein, die andere mit nach Hause und dann überweisen, wenn du das so lieber machst. Oder du kannst natürlich auch in bar geben, wenn wir jetzt gleich die einmal rumgeben. Also entweder mit Verpflichtungserklärung oder in bar. Tu es einfach so, wie er es dir zeigt. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann wird jetzt eingeblendet, wie du über Livestream geben kannst. Du kannst entweder überweisen oder du kannst PayPal nutzen oder du kannst per Kreditkarte geben. Okay? Lass uns das tun, was uns der Heilige Geist aufs Herz legt. Wir geben hier die Eimer durch, und während wir die Eimer durchgeben, gebe ich euch kurz noch ein Zeugnis weiter. Zum Beispiel hier vom letzten Sonntag schreibt jemand, liebe Geschwister, letzten Sonntag hat, also das war vor einer Woche, glaube ich, letzten Sonntag hat Pastorin Irina für mich für die Heilung meiner Innenohren gebetet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, du erinnerst dich. Am nächsten Morgen brauchte ich dann keine Hörgeräte mehr. Hast du noch gar nicht gehört, ne? Halleluja, danke Jesus, danke Pastorin Irina. Gebt ihr bitte darüber Bescheid, das haben wir hiermit getan. Und jetzt möchte er dessen Mann, jetzt möchte er gerne sich Earphones kaufen, die er sich jetzt ins Ohr steckt, um Bluetooth-Musik zu hören. Das konnte er vorher nicht wegen den Hörgeräten. Halleluja. Ein schönes Weihnachtsfest wünscht er uns. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist doch toll. Halleluja. Und hier ist noch ein Zeugnis, das ist schon ein bisschen länger her. Das ist noch aus der Schweiz. Als wir in der Schweiz waren, am 19.10. Und da schreibt eine Frau, sie besuchte den Seminartag Söhne der Herrlichkeit im Campus Sursee in der Schweiz. Voller Erwartung und offen für Gottes Wirken erlebte ich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir wurden regelrecht von dieser Herrlichkeit bedeckt und Gott hat sein Feuer auf mich geworfen. Ich ließ für mich noch beten wegen einem Sturz vor 12 Jahren. Das Becken, ISG-Dysfunktion, war instabil und ich musste mich jede Nacht um das Becken mit einem Band einschnüren, damit sich nichts verschieben konnte. Viele Bewegungseinschränkungen, keine Drehungen, kein Tanzen, kein Hüpfen, kein langes Sitzen im Haushalt und Rückenschmerzen erschwerten mir den Alltag zu meistern. Die Heilung wurde mir zwar am 15.12.2023 zugesprochen und ich betete täglich mit Danksagung dafür, dass es ins Sichtbare treten wird, aber jetzt in Sursee in der Schweiz wurde das Trauma gebrochen und ich wurde mit der Liebe Gottes abgefüllt. Ich spürte zunächst nichts Besonderes. Als die Veranstaltung aber beendet war, kam ein lautes Luftablassen aus mir raus wie bei einer Luftmatratze. Der Geist des Traumas war gewichen. Ich stieg ins Auto und proklamierte 120% Wiederherstellung meines Körpers. Am Sonntagmorgen fühlte ich eine Leichtigkeit und Beweglichkeit in meiner Hüfte. Ich nahm im Glauben die Heilung am Körper an und handelte. Ich bewegte meine Hüfte, drehte mich, hüpfte, rannte umher und machte mit der Hüfte kreisende Bewegungen. Alles ging, keine Einschränkungen mehr. Halleluja, welch eine Befreiung. Die Ketten sind gesprengt und die körperliche Gefangenschaft hat ein Ende. Am Montag war ich immer noch außer mir vor Freude. Ich machte weiter mit Bewegen, denn ich konnte dies seit 7 Jahren nicht mehr tun. Im Geist sah ich mein neues ISG am Becken und dankte ihm weiter täglich. Nachtrag, meine Seele und Körper brauchten noch etwas Zeit mit dem Weglassen der Bänder, also er hat sich noch nicht getraut gehabt am Anfang, und ich erklärte immer wieder, dass ich geheilt sei und die Bänder keinen Sinn mehr machen. Im völligen Frieden ließ ich dann die Bänder bei der Novemberveranstaltung, also der Konferenz hier im November, bei euch und schlafe seit dem 22. November 2024 völlig bänderfrei. Was für eine Freiheit. Gott sei alle Ehre, Herrlichkeit und Macht. Amen. Das ist nicht wunderbar? Halleluja. Danke, Jesus.